bedeuten Ihnen Filme so viel? Sie sind meine einzige Ausflucht aus der Arbeitsqual und dem Familienärger. In Filmen geht es zuallererst um die Abbildung der Realität, was darauf hinausläuft, dass die Wirklichkeit tatsächlich nachgestellt wird. Und der Film ist im Grunde genommen ein Medium, mit dem ich Geschichten erzähle, verstehen Sie? Ich habe festgestellt, dass im Film, dass die Literatur die beste Grundlage für solche Geschichten ist. Mal angenommen, Sie erzählen eine Geschichte oder vielleicht auch einen Witz, wie beispielsweise den Mann in der Bar. Naja, und da sieht er einen Zwerg. Sehen Sie, sowas funktioniert hervorragend, weil man sich den Mann in der Bar mit dem Zwerg vorstellen kann. Das ist quasi der imaginäre Aspekt, verstehen Sie? Aber im Film fehlt er natürlich, weil man im Film einen ganz bestimmten Kerl zeigt, der in eine bestimmte Bar geht, mit einem bestimmten Zwerg, der so und so groß ist und so und so aussieht, stimmt's? Beispielsweise besteht für Bazin der Zweck der Ontologie des Films darin, sich damit auseinanderzusetzen, naja, ob auch in der Fotografie gibt es eine Ontologie, durchaus. Beim Film haben wir allerdings noch die zusätzliche Dimension der Zeit, der Film ist viel realistischer. Da geht es um genau den Kerl, der in diesem Augenblick den Raum betritt. Naja, und Bazin ist wie ein Christ. Ja, er scheint zu glauben, dass, wie soll ich sagen, er glaubt offensichtlich an Gott und dass das alles... Er glaubt, dass Wirklichkeit und Gott ein und dasselbe sind, verstehen Sie? Und was man mit der Kamera aufnimmt, ist für ihn sowas wie Gottes Schöpfung, Gottes Werk. Ja, für ihn hat sich in diesem Augenblick, wie soll ich sagen, Gott manifestiert, in dieser Sekunde. Und wenn wir jetzt in diesem Augenblick gefilmt würden, dann säße gewissermaßen Gott hier am Tisch. Gott in Ihrer Person und Gott in meiner. Meine Welt. Reine Willkür. Der Film, das beste Skript, garantiert noch nicht den besten Film, weil nämlich das literarische Moment, das erzählerische Moment vorherrscht, dem man sich unterwerfen muss. Die besten Filme sind die, verstehen Sie, die sich dem Drehbuch nicht sklavisch unterwerfen. Und daher, wissen Sie, das erzählerische Element ist in meinen Augen... Natürlich weiß ich, dass das erzählerische Element nötig ist, genauso wie in der Musik. Wissen Sie, es ist ja nicht so, dass man bei einem Song zuerst an den Text denkt und dann zu komponieren anfängt. Sowas erwächst aus dem Augenblick. Und genauso ist es auch beim Film, dieser Augenblick, der Augenblick der Inspiration. Genauso wie dieser Augenblick jetzt. Er ist geradezu heilig, aber wir tun so, als wäre er völlig profan. Wir tun so, als gäbe es davon nur ganz wenig und alle anderen wären profan, habe ich recht? Aber dieser ist auch heilig, oder? Und der Film kann das veranschaulichen in einem bestimmten Filmausschnitt. Ah, dieser Moment, verstehen Sie? Heilig. Und es folgt ein heiliger Augenblick nach dem anderen. Aber wer kann schon so leben? Ich meine, heilig. Denn wenn ich Sie so ansehe und wüsste, dass Sie heilig wären, ich weiß nicht, dann würde ich in Ehrfurcht erstarren. Oder Sie wären es in meinen Augen. Kann sein, ich dann würde... Wären Sie mir, ja, aber ich wäre Ihnen gegenüber offen. Und dann würde ich Ihnen in die Augen sehen und anfangen zu heulen. Und könnte mich wahrscheinlich gar nicht beherrschen. Und das wäre doch nicht höflich. Vielleicht wäre es Ihnen unangenehm. Sie könnten doch ebenso gut lachen. Ich meine, warum sollten Sie weinen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich ein bisschen dicht am Wasser gebaut bin, ja. Das ist... Reine Wirkung. Das ist der Augenblick. Genießen wir diesen heiligen Augenblick, den wir gerade erleben. Ja, gut. Ja, gut. Reine Wirkung. Alles läuft irgendwie schichtweise ab, nicht wahr? Ja. Ich meine, da ist dieser heilige Augenblick und dann unser Bewusstsein, das diesen Augenblick erfährt. Genauso wie im Film, der unmittelbare Augenblick, in dem etwas geschieht und gleichzeitig tut die Figur so, als wäre sie in einer anderen Wirklichkeit. Das sind dann diese Ebenen. Und ich habe gerade so einen heiligen Augenblick erfahren, als ich sie ansah. Und schon ist dieser Augenblick wieder vorbei. Sie sind einzigartig, Kaffee. Das ist einer der Gründe, weshalb ich sie bewundere. Sie können das bei mir bewirken. Eine Wirkung. wieder vorbei. Sie sind einzigartig, verstehe ich. Das ist einer der Gründe, weshalb ich Sie bewundere. Sie können das bei mir bewirken. Freunde. Meine Güte.